Also besonders viel kann er den Kaufpreis dementsprechend anpassen. Falls der Vortrag euch heute interessiert hat und ihr Lust habt, irgendwie im Eselsohr mit aktiv zu werden, nächste Woche Donnerstag, der 15. ist es, ist ein offenes Plenum, wo also jeder, der Lust hat, den Raum hier mitzugestalten, gerne eingeladen ist, vorbeizuschauen. Ansonsten möchte ich gar nicht mehr so viel sagen. Es gibt jetzt einen circa einstündigen Vortrag mit anschließender Diskussion. Genau, danke. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Vorgestellt wurden wir jetzt ja schon. Wir sind von der Kampagne gegen Tierfabriken und genau machen jetzt diesen Vortrag Kapitalismus im Klimaschutz im Kapitalismus ein unmögliches Unterfangen. Und genau, kurz zu unserer Gruppe. Uns gibt es etwa seit 2010, sind nicht nur aus Braunschweig, aber überwiegend. Genau, Schwerpunkt ist eben Tierfabriken, aber wir haben jetzt uns vermehrt oder jetzt das erste Mal auch so einen theoretischen Vortrag ausgearbeitet zum Thema Klima. Und das ist auch so ein bisschen, was wir gerade viel machen. Also von Anfang an war das uns wichtig, dass das irgendwie zusammengehört, aber gerade zunehmend noch mit im Fokus. Genau, so ist der Vortrag gegliedert. Also wir machen jetzt erstmal so, der erste Teil ist eigentlich so ein bisschen kapitalistische Produktion und Ausbeutung der Natur, wie hängt das eigentlich zusammen? Dafür so ein paar marxistische Grundbegriffe. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht für alle neu sein, aber wir wollten es halt so machen, dass auch Leute, die jetzt noch nicht sich irgendwie mit marxistischer Theorie befasst haben, da einen Zugang zu kriegen und werden deswegen so ganz auf der Basic anfangen, damit im Einstieg. Und dann im zweiten Teil staatliche Klimapolitik, der Klimavertrag von Paris. Was steht da eigentlich drin und wie ist das alles zu bewerten? Was ist da so die Strategie? Und dann Klimawandel und die Auswirkungen, also was hat das für Folgen und auch vor allen Dingen für soziale Folgen und weswegen dass wir denken, dass es auch ein wichtiges Thema ist für eine linke Bewegung. Und genau, am Ende, und das wollen wir vor allen Dingen dann in der Diskussion mit euch auch machen, ja, was machen wir jetzt damit, also was ist denn jetzt zu tun? Genau, wenn ihr Fragen habt, dann, also Verständnisfragen, könnt ihr euch gerne irgendwie ein Zeichen geben und uns ein Zeichen geben und dann können wir versuchen, die zu beantworten. Diskussionen würden wir gerne ans Ende schieben. Und wie schon gesagt wurde, das wird jetzt so vielleicht eine Stunde etwa dauern und dann können wir hoffentlich diskutieren. Und auch sonst, falls ihr eine Pause braucht oder so oder es zu schnell geht, dann sagt uns einfach Bescheid. Genau, nur kurz. Wie gesagt, wird am Ende nochmal das größere Thema sein, aber damit nochmal so, warum das eigentlich gerade mega wichtig ist, sich damit zu beschäftigen, mit dem Klimawandel und auch die Ursachen dahinter zu suchen. Hier nur ein paar Beispiele. Den Gletscherschmelze ist euch bestimmt bekannt, die gerade enorm zurückgehen und damit zusammenhängend halt der Anstieg des Meeres und Überschwemmungen, Wetterextreme, Waldbrände, Dürren und somit auch im Zusammenhang zu Konflikten, die aktuell oder Kriegen, die dastehen, nicht als Ursache unbedingt, aber auf jeden Fall als ein Faktor, der da auch mit reinspielt aktuell. So, dann ein Zitat von Marx zum Einstieg. Die kapitalistische Produktion entwickelt die Technik und die Kombination des gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquelle aller Reichtums untergräbt, die Erde und den Arbeiter. Und ich glaube, Marx ist jetzt auf jeden Fall bekannt, so aus den zweiten Aspekt, der hier genannt wird, nämlich die Ausbeutung des Menschen, des Arbeiters, der Arbeiterin. Und wir finden aber, dass es auf jeden Fall auch total brauchbar ist, um über Natur zu reden und auch um die Ausbeutung der Natur und dass hier schon Sachen vorausgesehen wurden, die irgendwie sich jetzt mehr und mehr auch bewahrheitet haben und dass es da halt einen direkten Zusammenhang gibt zur kapitalistischen Produktionsweise. Und deswegen wollen wir jetzt in erster Linie auf den Aspekt mal einen Fokus setzen. So. Ganz grundlegend dabei ist wichtig, Kapitalismus beruht darauf, dass es Privateigentum gibt, also dass Menschen im Besitz von Produktionsmitteln sind und andere nicht. und dass Waren getauscht werden. Und diese Waren haben jeweils einen Wert. Und auf diesen Wert wollen wir jetzt erst nochmal genauer reingehen, um dann zu erklären, wo wir den Zusammenhang zur Natur sehen. Jeder Wert besteht, also jeder Wert von einer Ware, also von einem Gegenstand, was irgendwie getauscht wird, aus einem Gebrauchswert und einem Tauschwert. Der ist hier nochmal im Einzelnen, der Gebrauchswert ist immer an etwas Materielles gebunden, also etwas Stoffliches, und dient der Befriedigung von Bedürfnissen. Also eigentlich das erstmal ein Gegenstand, wie hier etwa ein Stuhl, ich will mich hinsetzen, kann ich mich drauf setzen, so. Und, oder Essen, hier ist halt in der Gesellschaft, in der wir gerade leben, auch Fleisch als Essen mit benannt oder genutzt, um Hunger und Appetit zu stillen. Aber auch im ganzen Dienstleistungssektor, weil das oft in der Diskussion dann genannt wird, sind das halt auch Waren wie Beratung oder sowas. Zum Beispiel kannst du dich beraten lassen, wenn du technische Probleme hast. Also das macht der Gebrauchswert, macht eigentlich die Nützlichkeit eines Dinges aus. So. Und auf der anderen Seite, und da drin liegt dann auch das Problem, gibt es halt den abstrakten Wert in jeder Ware noch, und dieser abstrakte Wert ist halt sehr abstrakt und deswegen auch sehr schwer zu fassen, und weil dieser Wert entsteht halt im Tausch von Waren, also ne, wissen wir alle, irgendwie Waren zirkulieren, Sachen werden gekauft, verkauft, und da drinnen haben sie einen Wert zugeschrieben, der nicht natürlich ist. So, also die Nützlichkeit im Gebrauchswert ist etwas Natürliches da drinnen und dieser abstrakte Wert halt nicht. Und das heißt, Gegenstände wie hier jetzt zum Beispiel ein Schwein oder ein Stück Fleisch dann eher und ein Stuhl werden in diesem Prozess gleich gemacht. Also sie werden trotzdem, dass sie total unterschiedlich sind, werden sie halt so, kriegen sie so einen gleichen Wert, dass sie miteinander tauschbar sind, ohne dass noch groß thematisiert werden muss, was jetzt eigentlich die Nützlichkeit davon ist. Und wie sich dieser Wert bildet, dieser abstrakte Wert, ist halt aus der menschlichen Arbeitszeit und aus der Art der Arbeit, die da drinnen setzt, die dann aber nicht mehr thematisiert wird. Also bei einem Stück Fleisch zum Beispiel, Haltung, Futteranbau, Tötung, Verarbeitung, Stuhl, Holzanbau und die Bearbeitung. Aber das ist ja nicht das, worüber wir reden, wenn wir sowas uns jetzt kaufen, dann ist es ja erstmal jetzt nicht mehr, also was dann halt wichtig ist, ist, wie viel kostet das und nicht mehr, was steckt da eigentlich hinter. Und das ist dieser abstrakte Prozess, der halt stattfindet, dass halt irgendeine Gleichsetzung stattfindet, der Arbeitsform und auch der Gegenstände, die dort miteinander gehandelt werden. Genau. Und das ist halt nicht so einfach, dass sich das einfach nur an Arbeitszeit festmacht, sondern das steht halt immer in einem gesellschaftlichen Kontext. Was sind gerade die Möglichkeiten? Wie kann gerade produziert werden? Also da gibt es immer dieses Beispiel, sonst wäre es ja so, dass ein langsamer Tischler der Stuhl mehr wert wäre als ein anderer. So ist es halt nicht, sondern es misst sich halt immer an dem, was gerade aktuell möglich ist. Und zusätzlich gibt es halt auch eine gesellschaftliche Hierarchisierung von Arbeit, die sich so diskursiv halt rausgestellt hat, was halt gerade aktuell irgendwie mehr Wert zugeschrieben wird, also zum Beispiel Frauenarbeit als oder die ganze Hausarbeit und Reproduktionsarbeit als ein abgewerteter Bereich und so, weil dann musst du ihn halt auch nicht so entlohnen. Und als Gegenwert dafür gilt halt für alles das Geld. Und also da drin wird dann halt diese Abstraktheit auch fassbar, weil diese ganzen Gegenstände haben halt nur noch einen Geldwert. Und danach wird halt gekauft und danach richtet sich auch, was du dir selber leisten kannst und was nicht. Und das ist eben nicht diese Produktion nach den Bedürfnissen so nach dem Gebrauchswert, sondern eben nach diesen Geldwerten, die dann da drin sind. Und kommen wir gleich drauf, im Zusammenhang mit der Natur ist halt auf jeden Fall da schon ein Problem. Erstmal, Geldwerte verschwinden nicht, ist natürlich jetzt im Detail nicht ganz korrekt, aber erstmal sind diese Geldwerte, das sind ja gerade zunehmend nur noch abstrakte Zahlen, die erstmal nicht verschwinden, wie wenn ich etwas esse und dann konsumiere ich das und dann ist halt weg. So, das passiert halt beim Geld nicht. Genau. Und somit haben wir eine erste Problematik im Zusammenhang mit der Natur, dass eben diese Stofflichkeit, also das Materielle, was in jeder Ware steht, und der ganze Herstellungsprozess, der ja immer verknüpft ist mit Verbrennungsprozessen, mit Ressourcenverbrauch oder sowas, erstmal da drinne keine Rolle spielen. Und jetzt noch ein zweites Marx-Zitat, damit war es dann auch für heute. Die Natur ist ebenso sehr die Quelle der Gebrauchswerte, als die Arbeit, die selbst nur die Äußerung einer Naturkraft ist, der menschlichen Arbeitskraft. Also Arbeit als auch eine Naturkraft und eben die Natur, die halt all das Materielle oder Stoffliche mit sich bringt. Genau. Und somit ist immer Wert an etwas Stoffliches gekoppelt. Selbst bei Dienstleistungen fallen uns bestimmt welche ein, die jetzt kein, wo jetzt nichts Stoffliches drin ist, aber eigentlich auch mindestens Kommunikationsmittel oder sowas, wird immer etwas Stoffliches mitgebraucht oder genutzt dort drin. Ja. Und gleich kommen wir halt noch auf den Produktionsprozess und da ist es halt wichtig, dass sich halt die Produktion immer nach diesem abstrakten Wert richtet, also in der Vermehrung der Geldwerte. Und genau. Und da diese Geldwerte halt theoretisch endlos da sind, Zahlen können wir immer höher machen, das steht halt im Widerspruch zu einer endenden Natur. Also die Natur an sich, die hat Grenzen in der Belastbarkeit und die hat Grenzen, sehen wir mehr an Ressourcen. Die gibt es halt nicht unbegrenzt und somit ist in Folge Naturzerstörung, Klimawandel und Ressourcenknappheit. Genau. Der Produktionsprozess und also hier gehen wir jetzt so von den vor allen Dingen Produktionsformen, die halt so in ganz großen auch eine Rolle spielen, wo jetzt tatsächlich Reichtum hergestellt wird und auch viele Waren hergestellt werden, läuft immer noch nach der klassischen Formel Geld, Ware, mehr Geld. Also natürlich hast du nicht erst Geld, kaufst eine Ware und dann verkaufst du sie einfach wieder und hast mehr Geld, sondern es findet da drinnen halt ein Produktionsprozess statt, in dem, hier haben wir jetzt so verschiedene Punkte, einerseits ist sie darauf angewiesen, dass es halt abhängig Beschäftigte gibt, also dass es Menschen gibt, die dazu gezwungen sind, ihre Arbeitskraft zu verkaufen und das ist auch das, was halt als Ausbeutungsverhältnis gilt, weil genau, wir sind halt alle irgendwie, müssen gucken, dass wir irgendwo Lohn herkriegen und mehr arbeiten als das, was wir für unsere eigene Reproduktion brauchen, also noch zusätzlich einen Mehrwert schaffen für das Unternehmen. Das ist der Teil, über den wir heute nicht so sehr reden. Wir reden vielmehr über den Teil, der sonst noch in dieser Produktion stattfindet. Es werden Arbeitsmittel gebraucht, das heißt Ressourcen, Arbeitsgegenstände gebraucht, die auch eine stoffliche Basis haben und es findet immer eine Energienutzung statt. Und somit ist die Produktion halt immer auch ein Verhältnis zwischen Mensch und Natur. Also Natur wird da drin immer irgendwie nutzbar gemacht. Und es ist immer ein Bewegungsprozess von Wert und Stoff in dieser Zirkulation. Ja, und das Ziel der Unternehmen, die im Kapitalismus, ist halt immer die Vermehrung des aufgebrachten Geldes. Also das halt am Ende Kapital rauskommt, was du neu investieren kannst, um im Endeffekt das wieder neu zu investieren und einen Mehrwert zu schaffen. Und du hast halt verschiedene Möglichkeiten, deine Produktivkraft im Unternehmen zu erhöhen. Einerseits kannst du bei den Arbeitskräften ansetzen durch Lohnkürzungen, Rationalisierung, also gucken, wo kannst du einsparen oder Intensivierung. Das ist aber eingeschränkt an durch menschliche Fähigkeiten. Menschen sind halt nicht endlos optimierbar. Gesetze, Gewerkschaften, die da auch auf jeden Fall gegensteuern. Und genau, wie gesagt, wieder der Teil, den wir jetzt hier immer nur anschneiden. Und andererseits bei den Produktionsmitteln. Da haben wir in den letzten Jahren ganz viel Entwicklung gesehen. Einführung neuer technischer Mittel, ganz viel Automatisierungsprozesse, also zunächst so Verbrennungsprozesse und jetzt immer mehr Automatisierung, die auch Arbeit übernehmen. Genau, bei hohen Umweltauflagen gibt es dann, Stichwort Globalisierung, auch immer noch die Möglichkeit abzuwandern. Dadurch, dass wir halt jetzt so sehr globalisierte Produktion haben, kann sich auch geguckt werden, wo ist jetzt der beste Standort. Ja, und so findet halt eine Produktivkraftsteigerung statt, mehr produzierte Waren, und es wird ständig danach gesucht, wo ich diese Waren loswerden kann. So. Hier haben wir auch mal so einen schicken Kreislauf, der das nochmal deutlicher machen soll. Also, weil, warum machen die das überhaupt? Die machen das ja vor allen Dingen, weil es Konkurrenz gibt, weil sie nicht das einzige Unternehmen sind, sondern weil es viele gibt. Und auch nicht unbedingt, weil jetzt irgendwie der Unternehmer, die Unternehmerin irgendwie total böse ist, sondern sie handelt total rational. So. Sie muss immer gucken, dass das Unternehmen überlebt und ein Wachstumsprozess stattfindet. Und das heißt, es gibt immer mehr produzierte Güter, es gibt sinkende Preise oder auch neue Produkte, also gerade ist auch so nach so fordistischen Zeiten einfach, dass auch die Strategie ist jetzt mehr, weiß nicht, so Autoindustrie, die setzen jetzt nicht mehr unbedingt, dass jeder ein Auto sich leisten kann, sondern es wird geguckt, wie können wir die Leute dazu bringen, sich immer wieder ein neues Auto zu kaufen, indem das halt neu gestaltet wird, individualisierter auf neue Autos halt mit neuen Specials hergestellt werden kann, so Veredelungsprozess. Genau, und dann, wenn du ein Unternehmen bist, also wir haben zum Beispiel in Niedersachsen, da ist es so die größte Fleischproduktion in Deutschland, gibt es zwei große Hühnerkonzerne, Wiesenhof, der größte von allen, und Rotkötter. Und in Deutschland ist eigentlich eine sinkende Nachfrage nach Fleisch und also ist auf jeden Fall gerade nicht mehr nur nötig zu wachsen. Aber trotzdem wurden da in den letzten 2 Jahren 2 riesen neue Schlachthöfe gebaut von den 2 Unternehmen. Und das ist halt, weil sie in Konkurrenz zueinander stehen, sind sie halt im Zugzwang, wenn die einen irgendwie neue Mittel gefunden haben, technische Verbesserungen, wie sie schneller mehr produzieren können, dann müssen die anderen danach ziehen, weil sonst können sie die Preise halt nicht selber auch senken. Und in dieser Logik kommt es halt dann dazu, dass es nicht mal mehr eine Nachfrage gibt, immer weiter ausgebaut wird und dann wiederum mehr neue Märkte gesucht werden. Ja, und dieser Zwang, sich eben alle Produktivkräfte zu nutzen zu machen, die es gibt. Ja. Und so ist es halt ein permanenter Prozess der Beschleunigung und des Wachstums. Darin Problematik im Zusammenhang mit der Natur. Es gibt durch diese Warenproduktion gibt es einen höheren Bedarf an Infrastruktur. Also was du einfach als an deiner Produktionsstätte brauchst, aber auch zum Beispiel, wir sind einfach nah am Beispiel Tierhaltung immer, weil das so unser Thema ist, brauchst du für mehr Tiere, brauchst du mehr Futter, brauchst du mehr Straßen, um da ranzukommen, brauchst du mehr Wege, um die Sachen zu transportieren. Und dadurch ein wachsender Ressourcenverbrauch, der Ressourcenverbrauch zusammenhängt mit der Naturzerstörung. Bei Stichwort Futtermittel ist euch bestimmt bekannt, immer größere Flächen, die gebraucht werden, um das Futter anzubauen, und in dem Zusammenhang Abholzung von Wäldern und Anbau. Genau. Und da drinnen ist halt erstmal, die Naturzerstörung spielt da drin erstmal gar keine Rolle, weil es geht halt nicht darum. Es geht darum, also ne, die zerstören jetzt nicht unbedingt böswillig die Natur, weil sie die Natur zerstören wollen, sondern die zerstören die Natur, weil sie ihre Produktion steigern wollen. Und weil das Kapital orientiert sich halt immer nur daran, wie kann ich in diesem Prozess weiter wachsen. Und es gibt ja auch viel Erfindungen, Prozesse, Entwicklungen im technologischen Bereich, die halt Produktion immer effizienter machen. Und das wirkt aber dadurch, dass es halt immer eingebunden ist in diesen Wachstumsprozess, wirkt das halt maximal entschleunigend. Wirkt das ja also nur entschleunigend und wird aber insgesamt in diesem Prozess halt schnell wieder aufgehoben. So. Und das ist halt auch das Problem, was irgendwie im Zusammenhang mit der Biobranche oder sonst wie sind, weil sie sind genau in diesem gleichen Prozess, in dieser gleichen Logik drinne und dann können sie erstmal ökologischer produzieren, aber letztendlich sind sie trotzdem in diesem mehr und mehr drinne. Ja, und okay. Genau, das war erstmal dazu und jetzt kommen wir so ein bisschen zu der Entwicklung, wie das dann jetzt auch so in so auf die Natur sich ausgewirkt hat. Hier ein Zeitstrahl, der den CO2-Gehalt in der Atmosphäre darstellt. Nicht wundern, diese zwei Rottöne, das sind nur zwei unterschiedliche Messverfahren, die da angewendet sind. Das sind jetzt Daten der NASA. Also wir haben eh geguckt, dass wir all die Daten, die wir benutzen, nicht von irgendwelchen NGOs nehmen, sondern von irgendwelchen, die so im Mainstream auch anerkannt sind. So. Genau, und da sieht man halt das auch eigentlich ganz schön so mit Entstehung hier, Industrialisierung, kapitalistische Produktion, immer weitere Ausbreitung auch über die Welt, wie in dem gleichen Zuge sich dieser Wert auch immer weiter erhöht und genau, mittlerweile halt auf einem so hohen Stand ist, wie er seit etwa 10.000 Jahren, also so wie die Messungen, so weit wie die Messungen zurückgehen, nie war. Genau, da so wie sich das historisch entwickelt, haben wir jetzt nur diese eine Folie dazu, da könnte man nochmal einen extra Vortrag zu machen. Also dass eben in diesem Zeitstrahl erstmal war es notwendig, immer mehr die Infrastruktur auszubauen, Verkehrswege zu schaffen, Fabriken zu schaffen, also wo überhaupt erstmal diese Produktion stattfinden kann und Abbauflächen. Und da drinnen halt immer schnellere Güterströme und auch immer energieaufwendige Methoden zum Abbau. Also da in manchen Bereichen jetzt schon so Grenzen erreicht sind, wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, da in Kanada, diese Teersande, also es gibt einfach immer kompliziertere Methoden, wo versucht wird, jetzt noch an Quellen oder Öl dran zu kommen, auch in Bereichen, die halt sehr wichtig sind für die Natur. Wo man jetzt immer mehr darauf angewiesen ist, zu suchen, wo es gibt es denn noch Quellen. Ja. Und weniger konsumieren oder der Herstellung von haltbaren Waren steht kapitalistischer Logik entgegen. Genau, kennt ihr bestimmt auch alle, dass halt so Sollbruchstellen in Waren eingebaut werden, dass sie halt, oder auch Handyverträge, alle 2 Jahre neues Handy, also es ist einfach total logisch da drin, dass es kein Interesse daran gibt, dass es Waren gibt, die jetzt eine lange haltbar sind, weil du willst ja, dass neu gekauft wird. Und in dem Zuge halt das Ganze als naturdestruktive Alterskultur, aber auch dieses, wie wir alle irgendwie hier leben, da erstmal der Fokus halt nicht irgendwie ökologisch ist, sondern da drin halt wir auch sind und kaufen. Und zunehmende Bedeutung des Finanzmarktes ist auch ein mega großes Thema, was wir hier auch eher ausklammern, macht es halt alles nur noch abstrakter. Also Finanzkrisen oder so hat uns, glaube ich, sehr deutlich gezeigt, dass es halt nicht nur irgendwo im Off stattfindet, sondern ganz reale Auswirkungen hat für alle, für Natur und Mensch. Aber es da halt in einem so hohen Abstraktion nur noch stattfindet, dass noch weniger die Verbindung zu dem Stofflichen, also wenn ich irgendwie im Aktienmarkt unterwegs bin, dann habe ich ja noch weniger Vorstellung, was da eigentlich noch dahinter steht und welche Auswirkungen das hat. Genau. Und sonst nur noch ein paar Stichworte, die ich, glaube ich, jetzt nicht weiter erläutern muss. Die Regulierung, Liberalisierung, Globalisierung, Digitalisierung, so als aktuelle Entwicklung. Ja, genau, nachdem wir jetzt die, sagen wir mal, kapitalismus-theoretischen Grundlagen so vorgestellt haben, wenden wir uns jetzt sozusagen mal den realpolitischeren Seiten zu und fragen uns, was ist denn beispielsweise erstmal die Rolle des Staates in der ganzen Geschichte? Ja, der Staat hängt sozusagen im Dilemma zwischen der Umweltschutzpolitik und dieser kapitalistischen Wachstumslogik fest, denn einerseits hat er die Aufgabe natürlich, die kapitalistische Wirtschaft den geeigneten Rahmen für ihre Durchsetzung zu bieten. Er lenkt die Konkurrenz in geordnete Bahnen, eben auch indem er zum Beispiel Rechtsformen wie Vertragsrechte, Eigentumsrechte garantiert und damit die Produktionsbedingungen sichert und den ganzen Güterverkehr. Gleichzeitig steht da aber andererseits eine Abhängigkeit zu den Gewinnen der Unternehmen. Und so ähnlich wie Unternehmen ja dann in Konkurrenzverhältnissen stehen, stehen dann auch wiederum Staaten aufgrund ihrer Abhängigkeit Unternehmensgewinn in Konkurrenzverhältnisse. Das ist das typische Stichwort, so etwas wie Standortvorteile zu gewährleisten und zu sichern oder auszubauen. Und so hängt er halt einerseits mit der Notwendigkeit, wirtschaftlich oder wirtschaftsdienlich zu sein, auf der einen Seite in dem Dilemma fest, auf der anderen Seite wiederum die Folgen des Klimawandels zu behandeln, weil das auch wiederum seine politische Aufgabe sein soll. Und da gibt es dann so reparative oder so mal sagen vorbeugende Maßnahmen, das Grundwasser zu filtern beispielsweise oder Staudämme verstärkt zu bauen gegen mögliche Flutkatastrophen, das in Amerika oder auch im Wendland wohl passiert, verstärkt. Und gleichzeitig aber auch die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen zu stabilisieren, zum Beispiel vor Protesten und Eingriffen, irgendwelche Interventionen, Aktionen zu schützen. So steckt er dann halt eben da zwischen zwei unterschiedlichen Ansprüchen fest, einerseits Umweltschutzpolitik zu betreiben, auch unter anderem um halt Wirtschaftsstandorte zu sichern und andererseits aber wieder die Wachstumslogik, die dem Kapitalismus immanent ist, zu unterstützen und voranzubringen. Wie wird das jetzt realpolitisch versucht? Unter anderem gibt es dann halt viele Klimaabkommen. Da haben wir hier einmal so eine Riege. Ihr habt jetzt ein paar Sekunden Zeit, Angela Merkel zu suchen. Aber ich rede dann schon mal weiter. Genau, es gibt dann halt immer wieder diese Zusammenkünfte, unter anderem auch der Vereinten Nationen oder einzelner Staaten, um halt unterschiedlich über das Thema zu beraten und Abkommen miteinander zu treffen, wie sich jetzt weitere Schutzmaßnahmen, wie die weiter aussehen könnten. Und da gibt es dann unter anderem, ich zeige am besten hier mal drauf, unterschiedliche Klimaabkommen und Verträge, die sich ergeben haben. Seit Ende der 70er sind sozusagen oder verdichten sich die Erkenntnisse über den menschengemachten Klimawandel. Und so kam es dann Ende der 80er beispielsweise zu der Weltmeteorologieorganisation, also, oder die Weltmeteorologieorganisation, WMO, und das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, UNEP, gründen das Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC. Und ausgehend davon gab es dann halt verschiedene Treffen weiter, unter denen dann Staatschefs sich zusammengesetzt haben, um zu sehen, wie können wir auf den drohenden Klimawandel und die Erkenntnisse, die wir jetzt zusammentragen, reagieren. Dann gab es 1995 eben die erste UN-Klimakonferenz in Berlin, Conference of the Parties, auch COP. Und die finden seither dann jährlich statt und 1997 dann das schon auch, ich denke mal, berühmte Kyoto-Protokoll, das als erstes völkerrechtlich verbindliches Instrument der Klimapolitik festgehalten wird. Das tritt dann 2005 in Kraft und hat unter anderem die Verpflichtung, Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Insgesamt ist das Ganze aber eher ein schleppender Prozess und es gibt immer wieder Verhandlungen, auch ohne Ergebnis werden sie abgebrochen, dann 2009 zum Beispiel in Kopenhagen. Die Ergebnisse sind auch eher zwiegespalten entsprechend. Es gibt Verringerungen der Treibhausemissionen in einigen Ländern insgesamt aber einen weiteren Anstieg, was natürlich an einer weiteren Industrialisierung global gesehen auch hängt. Und so sind diese Klimaabkommen und Verträge und diese Klimatreffen immer von großen Erwartungen geprägt. Es gibt Demonstrationen, Konflikte. Ich denke, das habt ihr auch schon alles immer mitbekommen oder habt ihr selber dann. Und oft die Erwartungshaltung, das mögen doch jetzt bitte die anderen Staaten auch mitziehen. Oft die Konflikte, dann kann jetzt China, wenn macht die USA mit, wenn China nur mitmacht, oder was ist denn mit Indien noch? Und immer müssen es die anderen noch berechnen. Also gegenseitig auch so die Art und Weise, sich den Bewältigungsballast sozusagen zuzuschieben. Wer hat jetzt was zu tragen? Aber heraus kommen dann verhältnismäßig wenig Ergebnisse. Eines war ja zum Beispiel in den letzten Jahren Paris, ein historischer Meilenstein, kann man sich als Frage stellen. Das war dann quasi die Klimakonferenz 2015. Und erstmals gab es so eine Einigung aller Mitgliedstaaten und den Beschluss, dass das Klima eben sich bis 2050 nicht um 2 Grad erwärmen dürfe. Angestrebt werden jetzt 1,5 Grad, was das aber bedeutet, das werde ich euch gleich auch nochmal, jetzt gleich noch eine Liste zu. Das ist schon auch teilweise dann erschreckend, auf welcher Grundlage sie da quasi arbeiten. Und die Staaten sollen dann einzeln noch konkretere Klimaschutzpläne ausarbeiten. Genau, da gibt es hier ein Zitat zu, dass es im Grunde besagt ist, man sollte die Innovation für beschleunigen, bestärken und ermöglichen, dass es sei dann quasi entscheidend, um eine langfristige Antwort auf den Klimawandel zu finden. Die Maxime ist sozusagen aber immer noch halt dabei, nach wie vor, dass man technologisch auf den Klimawandel einwirken könnte und dem entgegenwirken könnte und zugleich aber das wirtschaftliche Wachstum natürlich nicht aus dem Blick lassen darf und auch kann, weil das wiederum der Motor für die technologische Entwicklung sei. So, was ist seitdem konkreter passiert? Die staatlichen Subventionen für Abbau von Kohle, Öl und Gas sind um 500 Milliarden US-Dollar gestiegen. Es wurden 1600 neue Kohlekraftwerke geplant. Der Ausbau der Infrastruktur und dann am Flughäfen, Autobahnen geht weiter voran. Schlachtfabriken werden weiter ausgebaut. Neue Mastanlagen reichlich genehmigt. Und das weltweite Bruttoinlandsprodukt wächst um mehr als 3%. Also es entsteht immer noch eine größere Wirtschaftskraft sozusagen, die aber natürlich, wie wir eben gerade gesehen haben, auch weiterhin noch mit der Naturausbeutung einhergeht. Und es gibt dann halt ein paar Schlagzeilen, die sind jetzt mittlerweile ein bisschen veraltet, aber vor ein paar Monaten waren sie jetzt noch aktueller. Die USA erklären ihren Austritt aus dem Klimawandel und im Januar, Klimawandel wäre auch gut. Genau, im Januar 2018 dann wollen die USA, die Union und CDU und SPD die Klimaziele aufgeben, das habt ihr bestimmt auch mitgekriegt, weil es hieß, wir können die 2-10 Zielvorgaben der Emissionsbegrenzung oder Reduzierung, ich glaube, es war bis 2020 oder 30 angesetzt noch. 20, ne? Genau, das können sie nicht schaffen, jetzt müssen wir den wohl aufgeben. Und zuletzt hieß es dann wohl auch, dass Trump sich vielleicht doch nochmal einen Klimapakt vorstellen kann. Und man weiß bei dem Mann aber auch immer nicht so genau, was hingehen soll dann. 3 Tage nach der anderen Überschrift. Genau. Ja. Und was versucht zum Beispiel jetzt hier die uns geläufige BRD zu tun? Das ist der Klimaschutzplan mit einigen Auszügen. Ich kann die mal kurz vorlesen. Es gilt, die Stärke und Kreativität der deutschen Marktwirtschaft und die Kräfte des Wettbewerbs zu nutzen, um die bestehenden nationalen, europäischen und internationalen Klimaschutzziele zu erreichen. Also mehr Wirtschaft für weniger Klimawandel. Bei der Entwicklung von neuen Technologien bietet die Innovationskraft der deutschen Wirtschaft und Forschung enormes Potenzial. Wir brauchen im Rahmen der bestehenden Klimaschutzziele einen offenen Wettbewerb um die besten Ideen und die besten Technologien. Dies wollen wir unterstützen. Klimaschutz ist gleichbedeutend mit dem Gewinn an wirtschaftlicher Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit. Klimaschutz als Modernisierungsstrategie unserer Volkswirtschaft. Das war die Überschrift. Ne? Das war die Überschrift vom ersten Kapitel. Das war die Überschrift. Genau, und es gibt halt da ein ungebrochenes Vertrauen, gerade so eine Notwendigkeit auf marktwirtschaftliche Instrumente, auf Standortvorteile und technologische Lösungen dann zu setzen. Wenn also technologische Lösungen oder Instrumente nötig sind, ist man naheliegend unumgänglich. Aber man kann dem Papier oder diesen Auszügen schon sehr nehmen, dass sie halt sehr darauf beharren, dass im Grunde das Ganze ziemlich wirtschaftsfreundlich und sogar wirtschaftsfördernd stattfinden müsse und könne. Wie wir gerade gesehen haben, ist das wohl nicht so einfach unter kapitalistischen Bedingungen. Am Beispiel der Landwirtschaft versucht man dann halt zum Beispiel konkrete Maßnahmen umzusetzen, den Ökolandbau auf 20% der gesamten Landwirtschaft zu erhöhen. Dünger aus der Tierhaltung soll stärker zur Biogasförderung genutzt werden oder es soll eben eine klimaverträglichere Tierhaltung erforscht werden. Dabei trägt die Landwirtschaft im Moment ca. 18-25% zum Klimawandel bei, unter anderem ja viele Treibhausgasemissionen durch die Tierhaltung. Genau, ja, da sind halt Maßnahmen, werden angepeilt, aber sie stehen natürlich immer unter Primat, ist das auch wirtschaftsfreundlich dann noch? Lässt sich damit dann halt gut wirtschaften? Macht das die Unternehmen, die unter diesen Rahmenbedingungen wirtschaften, müssen dann auch noch konkurrenzfähig im Verhältnis zu anderen Ländern? Das ist sozusagen immer die Prämisse. Jetzt können wir uns mal vorstellen, welche Auswirkungen hat das, wenn das aber alles nicht klappt oder nicht umgesetzt wird. Und kommen wir nochmal zurück auch zu den Zahlen, die 2 Grad oder 1,5 Grad, die angepeilt sind. Man kann sich hier dann, das sind Entscheidungsgrundlagen auch IPCC bereitstellt für halt zum Beispiel solche Klimaverträge. Und wenn man sehen kann, unter 1,5 gibt es noch gesundheitliche Beeinträchtigungen für den ganzen Individuen, Hitzestress, Unterernährung. Es gibt mehr Sachschäden, Überschwemmungen und Stürme. Bis zu 1,7 Milliarden Menschen vom Steigen der Wasserknappheit betroffen. Und bis zu 30 Millionen Menschen sind vom Hunger bedroht als jetzt schon. Das ist aber noch der Bereich, den wir gar nicht mehr anpeilen. Wir gehen ja schon auf 1,5 bis 2 Grad. Und da heißt es dann, werden wahrscheinlich bis zu 3 Millionen Menschen mehr durch Überflutung der Küsten gefährdet. Bis zu 2 Milliarden Menschen von Wasserknappheit betroffen. Zunehmende Belastung wegen Mangelernährung, Durchfall, Herzerkrankungen, Erkrankung der Atmungsorgane und Infektionskrankheiten. Weitergehender Verlust der biologischen Vielfalt, 20-30% Artensterben. Also Beginn eines unumkehrbaren Abschmelzprozesses der Eisschilde Grönlands und der westlichen Arktis mit den nicht vorhersehbaren oder doch auch teilweise vorhersehbaren Folgen auf die Wasserströme und Luftströme in den Meeren zum Beispiel. Gut, und wenn es dann noch weitergeht, falls wir dann irgendwann kurz vor Schluss noch dahin kommen, dass wir das auch nicht schaffen und es doch noch mehr werden, dann ist hier die Suppe richtig am Kochen. Dann, alle Systeme und besonders die menschliche Gesellschaft sind mit der Anpassung an die Wirkung einer derartigen Erwärmung überfordert, heißt sozusagen dann die Aussage des IPCC. Und dann ist ein Fünftel der Weltbevölkerung Überschwemmung gefährdet, 15 Millionen Menschen durch Küstenüberflutung gefährdet, 3,2 Milliarden Menschen leiden an Wasserknappheit und 120 Millionen Menschen sind vom Hunger bedroht, weltweites Artensterben. Ja, und 30% der küstennahen Feuchtgebiete drohen abzusterben. Soweit ungefähr, um sich so einen Ausblick auf die Folgen, die Auswirkungen zu haben, die es so global dann geben könnte oder die man prognostiziert. Genau, und nur kurz zur Ergänzung, also es ist sehr umstritten, aber man geht davon aus, wenn es jetzt so weitergeht, wie es gerade geht, also wenn man jetzt einen Schnitt macht und es geht einfach genauso weiter, dann rechnet man mit so einem Anstieg von so 6 Grad. Also vielleicht können wir das Ganze dann einfach nochmal, multiplizieren. So, ein Punkt, der dann zum Beispiel jetzt nicht aufgeführt ist, der aber natürlich gesellschaftliche Folgen betrifft, ist dann halt zum Beispiel Flucht. Wenn die Dürren sich ausbreiten, Gegenden überflutet werden und unbewohnbarer werden, ziehen die Menschen weg, ziehen weiter. Und Klima als Fluchtgrund ist halt immer noch schwierig auszumachen. Unter anderem steht das zum Beispiel nicht in der Genfer Flüchtlingskonvention, da heißt es dann immer noch Verfolgung wegen Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen Überzeugung. Wenn Menschen deswegen verfolgt werden und mit Leben bedroht werden dürfen, sind sie quasi als Flüchtlinge dann anerkannt. Aber dass sie halt zum Beispiel unmittelbar aus Verwüstung, die dem Klimawandel entspringen, quasi fliehen, das ist da noch nicht drin. Es gibt deswegen auch noch nicht so eine richtige genaue Zahl. Es wird geschätzt, es sind 20 Millionen geflüchtet pro Jahr, die unter anderem wegen Klimafolgen oder Folgen des Klimawandels flüchten. Und dies ist meistens eine Binnenflucht, also die flüchten nicht über Landesgrenzen, sondern innerhalb der Staaten. Um Klima als Fluchtgrund dann auszumachen, muss man erstmal unterscheiden zwischen plötzlich auftretenden Naturkatastrophen. Das ist meistens eine vorübergehende Flucht innerhalb der Landesgrenzen, wird in Statistiken dann auch erfasst. Jedoch wird dabei nicht erfasst, wie die Betroffenen weiterverfahren, also wohin sie weiterziehen oder wohin, ob sie dort bleiben, was sie machen. Meist gibt es dann eine Rückkehr in die Herkunftsgebiete nach den Naturkatastrophen. Das gilt aber nur für vorübergehende Sachen und je nachdem, wie sich die häufen, wird es natürlich schwieriger dann zu sagen, wir gehen jetzt einfach dahin zurück. Und vor allem relevant sind zum Unter anderem schleichende Umweltveränderungen, halt Austrocknung von Gebieten, Artensterben etc. Das ist dann eben nicht erfasst und dort wird die Lebensgrundlage aber dann langsam zerstört. Und das führt unter anderem erstmal zur sozusagen Flucht in die Großstädte, die halt noch eine andere Versorgungs- und Arbeitsmöglichkeiten bieten. Und von Gebirgen zum Beispiel, Gebirgen in Trockengebiete, an die Küstenregionen, die dann aber natürlich auch schnell überlaufen werden. Und meistens sind es halt auch andere Einflussfaktoren, die für die Fluchtentscheidung eine Rolle spielen, nämlich die sozialen Konflikte, Konkurrenzen untereinander. Das klassische dystopische Bild ist zum Beispiel der Krieg dann ums Wasser, Wassermittel, also Wasserknappheiten auftreten. Dass es dann irgendwann darum Kämpfe geben wird oder um Ackerflächen etc. Dazu sind dann halt erstmal, um das alles nochmal aufzuschlüsseln oder diese Art von Ursachen quasi auszumachen, müsste man das nochmal alles genau untersuchen und lokale Umweltverschmutzung zum Beispiel stärker in den Blick nehmen und das wiederum auch mit generellen Klimaveränderungen gegenüber halt zum Beispiel den menschengemachten, also von Menschen verursachten Klimawandel gegenüberstellen. Tja, und in diesem ganzen Komplex, also warum flüchten Menschen, ist halt dann das Klima ein möglicher Faktor, aber es sind natürlich verschiedene Einflussfaktoren und inwiefern die wieder auf den Klimawandel zurückkehren, das ist halt noch nicht alles weitgehend erforscht und noch wird sich wahrscheinlich auch noch stärker zeigen, je weiter der Klimawandel voranschreitet und je mehr entsprechende Veränderungen und Katastrophen uns dann erwarten. Genau. Ja, ein Fallbeispiel haben wir dazu noch, der Titicacasee. Liegt zwischen westlich in Peru und östlich in Bolivien, also Südamerika. Und ja, so ein paar Angaben, 3800 Meter über dem Meeresspiegel ungefähr, ist 178 Kilometer lang, 77 Kilometer breit, maximal 281 Meter tief. Und verbindet, also das ist der Schmelztiegel für 25 Flüsse. An dem konnte man jetzt schon sehen, wie sich Klimawandel unter anderem auswirkt. Erstmal hat man halt, oder Umweltverschmutzung überhaupt, dann auch Schwermetalle der Minen und Abwässer der Großstädte sind dort massiv reingelangt. Das hat zu Wasserverunreinigung geführt, dann ein Tier- und Pflanzensterben. Trinkwasser und Nahrungsquelle gingen dadurch dann verloren für die Menschen dort. Es gibt eine verkürzte Regenperiode in dem Gebiet, statt 6 nur noch 3 Monate. Dadurch sinkt der Wasserspiegel erheblich, um 81 cm zum Beispiel von April bis November 2009. Und das Schilf, also das ist auch wiederum der einerseits Lebensraum für viele viele Lebewesen in dem See bietet und andererseits auch wieder Materialgrundlage für angrenzende Menschen. Das ist auch langsam abgestorben, also dadurch ist die Lebensgrundlage massiv verschwunden. Und die Menschen stehen da jetzt vor dem Problem, dass sie halt aus dieser Region quasi dann wegziehen müssen. Genau, wegziehen auch tatsächlich. Wir haben noch so ein Bild, wie das sich verändert hat. Vom April 2013 bis zum Januar 2016. Man kann halt sehen, dass der Fluss oder der See im Grunde, fast ein Drittel oder fast zwei Drittel seiner Fläche eingebüßt hat. War das jetzt nicht aktuell so, dass der komplett ausgestorben war letztes Jahr? Letztes Jahr? Also den aktuellen Fällen, den ich noch kenne, ist der aus Südafrika. Da gibt es auch so einen See, der jetzt ausgetrocknet ist und die haben jetzt auch eine technische Trinkwasserknappheit. Also ich war dazu letzten Oktober bei einem Vortrag von einem, der da herkommt und gerade dazu tourt. Da war der auf jeden Fall noch nicht ausgetrocknet, nur sehr klein. Also wäre mir jetzt neu. Ja. Ja. Aber selbst wenn er jetzt noch nicht wirklich ausgetrocknet ist, der Zustand ist halt einfach schon so verheerend. Und ein weiterer Faktor in der ganzen Geschichte, die wir dann noch haben, ist Das ist jetzt zum Beispiel für solche Fälle unterschiedliche globale Ungleichheiten gibt. Zum Beispiel eben auch in der Wahrnehmung der Aufmerksamkeit. Wie stark würden welche unterschiedliche Nationen oder Regionen in ihren Betroffenheiten vom Klimawandel überhaupt wahrgenommen? Und da hängt natürlich davon ab, welches Land, welcher Kontinent davon betroffen ist. Nordamerika, man kennt auch viele Nachrichten immer. Asien, Afrika finden kaum Erwähnung. Und sie haben auch unterschiedliche Abwehrmöglichkeiten nur gegenüber den gegenüber den Folgen oder auch den sozialen und politischen Resultaten. Und sie haben auch nur unterschiedliche Möglichkeiten dann des Wiederaufbaus, also das globale Wirtschaftssystem, das ja immer wieder dann auch globale Ungleichheiten hervorbringt, führt halt auch in der Hinsicht dann, sagen wir mal, in den Ressourcen zur Klimaabwehr oder auch Einhaltung von irgendwie Treibhausgasemissionen zu entsprechenden Ungleichheiten mit unterschiedlichen verheerenden Folgen für die Menschen. Wir haben noch ein Beispiel, wäre etwa in Westafrika. Gab es 2017, oder im August 2017, schwere Unwetter, die halt sich dort gehäuft haben. Es gab dann Überschwemmungen und dann einen Erdrutsch, bei dem halt über 1000 Menschen zu Tode gekommen sind, 1000 Häuser zerstört wurden. 2000 Menschen wurden obdachlos und ich weiß nicht, wie viele von euch das jetzt so mitgekriegt haben, aber das ist zum Beispiel eine ziemlich große Katastrophe eigentlich, die medial ziemlich unterrepräsentiert dann bleibt. Und wenn es was Mainstream-Medien angeht, dann hört man viel aus Amerika, es kommen die Wirbelstürme und so weiter und so fort. Da ist auch immer schlimm was los. Aber was zum Beispiel jetzt in Afrika oder an anderen Orten der Welt passiert, fällt eher unter den Tisch, findet keine große Beachtung. Man könnte das vielleicht noch dagegen halten, also, wie hieß er nochmal? Irma, genau. Als er in den USA und Karibik gewütet hat, gab es offiziell 40 Tote. Also, die Katastrophenszenarien sind dann auch nochmal, also es hängt sozusagen nicht am Ausmaß der Katastrophe, einfach nur, über wen man berichtet. Und entsprechend dann aber auch darüber, wie das Bewusstsein dann aussieht für die verschiedenen für den Klimawandel und die Folgen, die das global wirkt. Genau, das globale Ungleichheit kann man sich dann auch nochmal, hier ist nochmal so eine Statistik, die das auch nochmal unterstreicht, also Naturkatastrophen weltweit 2017 und wo ist die höchste, also Verhältnis zwischen den Ereignissen und den Todesopfern, die das gefordert haben, und sieht dann halt, gut, Europa hat 13% der Ereignisse, Naturkatastrophen, hingegen aber nur 4% der Opfer sozusagen zu beklagen. Nordamerika inklusive Zentralamerika und Karibik ist auch eine Halbierung, wohingegen in Asien ist es sogar ein massiver Anstieg um 20%, in Afrika ähnlich. Und Australien ist ja dann auch etwas auch gut situiert ist, die haben wiederum auch eine verringerte Zahl. Und ein weiterer Punkt wäre zum Beispiel dann auch, wie sehen die finanziellen Absicherungen aus, Versicherungen gegen Naturkatastrophen. Nicht versicherte Schäden, überwiegend in den nicht so stark industrialisierten oder wohlständigen Nationen und Kontinenten, in Afrika beispielsweise nur 1% ist gegen Naturkatastrophen überhaupt versichert, während hingegen in Nordamerika sind über 50, in Asien sind immer, in Europa sind es immer noch 30, in Asien neben anderen gleich wiederum nur 11. Also auch da gibt es verschiedene massive Ungleichheiten im Hinblick darauf, welche Möglichkeiten man hat, sowas zu verkraften. Genau, das war von uns jetzt erstmal. Nee, das war es erstmal an der Stelle. Ich bin jetzt auch das Fazit. Unser sozusagen Fazit jetzt erstmal wäre dieses zu sagen, wir müssen erst also die verschiedenen Themen und Kämpfe hier vor allem zusammendenken, im Blick auch auf die Frage, was wäre zu tun. Man hat einerseits natürlich zum Beispiel die Klimabewegung, man hat im Hinblick auf Flucht zum Beispiel auch antirassistische Bewegungen, man hat im Hinblick auf die globalen Ungleichheiten soziale und antikapitalistische Bewegungen stärker. Und man hat zum Beispiel im Hinblick auf die Landwirtschaft die Tierrechtsbewegung, und alle diese haben natürlich irgendwo gemeinsam mit dem Thema Klimawandel zu tun und damit zu kämpfen. Und man muss sie in einzelnen Themen, die halt, in denen sich der Klimawandel sowohl aus denen er sich ergibt, als auch in denen er sich dann widerspiegelt, die müsste man halt auch intersektional zusammenbringen. Genau, demgegenüber würden wir halt dann noch sagen, es wäre dringlich auch das Thema überhaupt zu behandeln und mit Perspektiven internationale Solidarität zu verbinden. das Konkurrenzsystem im Grunde halt aufzuheben gegenüber den gegenüber einer wechselseitigen Hilfestellung und Anerkennung in den Problemen und Bedürfnissen, die dort auch regional und global unterschiedlich sind. Und zuletzt, Stichwort Konkurrenz, ist natürlich eine entscheidende Ursache oder die entscheidende Ursache in den Produktionsbedingungen des Kapitalismus zu suchen, wie wir euch darstellen wollten, dass es halt da darum geht, dass Kapitalismus aufgrund seiner Inhalten Wachstums- und Konkurrenzlogik immer halt auch wieder auf eine sehr stark auf eine Naturvernutzungslogik aufgebaut ist oder die innewohnt. Und so denken wir, dass halt ein Fazit sein muss, dass ja, Kapitalismus überwinden und eine solidarische und ökologische Gesellschaft aufzubauen. Das ist natürlich nur ein sehr grober Vorschlag, aber so als Perspektive wäre jetzt die Diskussionsfrage weiter, was wäre denn immer zu tun, sozusagen, von unserer Seite. Und unterschiedliche Kämpfe, wir haben noch ein paar Bilder, gibt es in unterschiedlichen Bereichen, haben wir Schlachthofblockaden, Proteste vor politischen Einrichtungen, ganz oben rechts die Besetzung der Tagebau, Ende Gelände, ihr kennt das bestimmt alles. Unten links eine solidarische Landwirtschaft, ja, und andere Formen des täglichen oder nicht so alltäglichen Protests. Genau, unten rechts kann ich noch mal kurz zu sagen, das ist in Österreich gewesen, also was noch ein Thema, was da auch noch mitzudenken ist, ist vielleicht, dass es auch zunehmend von rechten Parteien das Thema mit aufgenommen wird, also Stichwort Heimatschutz, aber auch einfach Stichwort Klimaleugnung. Also, und das ist wirklich ein zunehmendes Problem. Also AfD hat das auch als Thema, wo sie jetzt, finde ich auch erstmal, sind da ganz andere Themen noch wichtig zu thematisieren bei denen und zu kritisieren. Aber die halt auch einfach abstreiten, dass es diesen Klimawandel gibt. Und das im Zuge von rechten Parteien in Europa und anderen Ländern, einfach sich auch als ein Thema da etabliert, wo es auch wichtig ist, damit gegenzusteuern. Das kann man halt einfach nicht leugnen. So. Und da hat man halt neben vielen Gründen da auch gegen rechts vorzugehen noch einen Grund mehr, der aber, finde ich, auch nicht in Vergessenheit geraten darf. Hm. Ja. Genau, wir warten erstmal von uns. Was ist das? Danke.